Diejenigen nun, die nicht die Begegnung mit uns erwarten und mit dem diesseitigen Leben zufrieden sind und darin Ruhe finden und die gegenüber unseren Zeichen unachtsam sind,